Die 90er Jahre waren vergleichsweise unbeschwert gewesen. Die Nullerjahre hatten mit ernsten Problemen begonnen. Am letzten Tag des Jahres 2002 schrieb Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung einen Text mit der Überschrift »Das Jahr, das den Optimismus fortspülte«. Es ging um den Amoklauf in einer Schule in Erfurt, um die Wirtschaft, um die Flut im Spätsommer. Er zitierte eine Studie des Soziologen Wilhelm Heidmeier, der zufolge mehr als 50% der Deutschen fanden, alles sei in Unordnung geraten. Zwei Drittel sagten, die wirtschaftliche Lage sei schlecht. Mehr als 70% beurteilten ihre sozialen Beziehungen als zunehmend instabil. Gerz schrieb, und wer ohnmächtig ist, ohne das Bewusstsein verloren zu haben, der hat Angst, oder? Und die Angst war nicht unberechtigt. Im Februar 2003 waren 90% der Städte Nordrhein-Westfalens nicht mehr fähig, ihre regulären Ausgaben aus ihren Einnahmen zu decken. Die Lage war ernst, Schröder war unbeliebt. Es lag ihm viel daran, beides zu ändern. In der Unterstufe gewann ich mit zwei Freundinnen einen Schreibwettbewerb, ausgerichtet von der Stadt. Das Thema war Lügengeschichten. Wir schrieben, glaube ich, über einen Elefanten, der in einem Porzellanladen arbeitete, so ganz sicher bin ich mir nicht. In der Aula eines städtischen Gymnasiums überreichte uns der Bürgermeister die Urkunde und schüttelte unsere Hände. Es wurde ein Foto gemacht, auf dem ich mich hässlich fand. Es hing danach noch jahrelang im Flur unserer Schule. Jede von uns bekam einen Gutschein für die Buchhandlung.